Was sagen eigentlich unsere Historiker zu diesem Phänomen? Sie sind selbst der Meinung, dass es in Wahrheit mit der Reichstreue der Ghibellinen nicht weit her war, dass diese sich so reichstreu nur gestellt hätten, um Ludwig für ihre sehr privaten und örtlichen Händel in ihren Dienst zu spannen. Und wieder fiel der gutmütige, dumme König prompt auf die erheuchelten Beteuerungen hinein. Aber wie? Nach der Geschichte standen doch in der Tat die Ghibellinen wegen ihrer Reichstreue gegen die päpstlich gesinnten Guelfen im harten Kampf. Und eben dieser Gegensatz der beiden Parteien, wie er von der Überlieferung tendenziös motiviert wird, bietet ein psychologisches Problem. Die Guelfen waren ersichtlich mit der Herrschaft des Universalpapstes ganz zufrieden. Warum wehren sich denn andere Italiener, eben die Ghibellinen, so heftig gegen die Wohltat der universalpäpstlichen Oberhoheit? Beide Parteien hatten doch immer der wieder besseres Wissen erfolgenden Annahme der Echtheit der mittelalterlichen Überlieferung auch dieselbe katholische Universalreligion. Als Ketzer wurden doch nach Aussage der Geschichte die Ghibellinen vom erzürnten Universalpapst nur deshalb verschrien, weil sie sich politisch gegen den Papst zu erheben wagten und weil sie es mit dem exkommunizierten König Ludwig hielten. Waren also die Ghibellinen angeblich treue Söhne der Universalkirche, warum dann eigentlich der dumme Widerstand gegen den Herrn Papst? Ja, warum? Wenn dieselben Reichstreuen wenig später nach Ludwigs Abzug aus Italien sich tatsächlich ungemein schnell mit dem Universalpapst aussöhnten? Ja, warum denn diese Ghibellinen sich erst wenige Jahre vorher vom Papste, dem Bruder des französischen Königs, zum Protektor gewünscht haben sollen? Über dieses Problem haben auch die relativistischen Forscher nachgedacht und sie glauben, eine befriedigende Erklärung gefunden zu haben. National-italienische Freiheitsideen seien bei den Ghibellinen wirksam gewesen. Man bedenke, diese merkwürdigen Freiheitshelden wollen sich unabhängig machen, indem sie einen Fremden, nämlich den deutschen König, flehentlich um seine Oberherrschaft über ihre Länder bitten. Da hätten sie doch ebenso gut, nein, noch besser, die vorläufige Oberhoheit des Universalpapstes sich gefallen lassen können. Wie der deutsche König, so war ja auch der Herr Papst weit weg. Im letzteren Falle würde auch die grausame Bedrückung durch die Guelfen ein schnelles Ende gefunden haben. Die Herrscherfamilie der Visconti von Mailand stellte damals die Häupter der Ghibellinenpartei. Matteo Visconti, der gefährlichste Widersacher der französischen Kurie, war im Jahre 1322 gestorben. Wie glühend seine Feindschaft gegen Avignon war, bezeugt die Angabe von Zeugenaussagen. Matteo habe darauf hingearbeitet, dass die Deutschen und die Ghibellinen und die italienischen Rebellen einen neuen Papst wählen möchten. Wohlgemerkt, die Deutschen und Italiener sollen einen Sonderpapst, einen Nebenbuhler des Französischen, wählen. Ein andermal soll Matteo, schon mehrere Jahre vor Ludwigs des Bayern Zerwürfnis mit dem Universalpapst, geäußert haben, dass nämlich Johann der 22. ein so wenig rechtmäßiger Papst sei wie Matteo selber. Hier wird durch die gefälschten Quellen hindurch sichtbar, dass die Abwehr der Ghibellinen nicht nur den weltlichen Herrschaftsgelüsten des Universalpapstes galt, sondern dass sie sich gegen das französische Papsttum als solches richtete. Nach Matteos Tode hatten seine Söhne, besonders der älteste Galeazzo, den Kampf gegen die Guelfen und Papst Johann mit Erfolg weitergeführt. Indem wir nun die weiteren Ereignisse der Italienfahrt Ludwigs des Bayern verfolgen, werden wir durch die Geschichte teilweise in die Gefilde der reinen Dichtung geführt. Ludwigs Expedition über die Alpen war in Wirklichkeit keine bequeme Italienfahrt, bei der man nirgends auf Widerstand stieß, sondern diese Fahrt war ein Feldzug gegen die guelfisch-päpstlichen Gegner in Italien. Vor allem war die sogenannte Italienfahrt keine Krönungsreise nach Rom. Nach Rom konnte der König aus einem einfachen Grunde nicht reisen und sich dort also auch nicht zum Kaiser krönen lassen, weil damals eine Stadt Rom überhaupt noch nicht existierte. Rom war zur Zeit Ludwigs des Bayern noch eine von Viehhirten bewohnte Einöde. Zu einer Stadt, zur modernen Weltstadt der wirklichen Universalpäpste, hat sich Rom erst seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts allmählich entwickelt. Meine Leser werden sich hierfür der Beweisführung in Rätsel Rom im Mittelalter erinnern. Weil also der angebliche Romzug Ludwigs eine Fabel ist, so brauchen sich auch die Historiker nicht länger mehr über die auffällige Tatsache zu wundern, dass weder der in Italien stehende Legat mit seiner überlegenen Streitmacht noch Karl von Kalabrien mit seinem Heere dem königlichen Romreisenden hindernd in den Weg getreten ist, sondern dass beide Gegner Ludwigs von Angst wie gelähmt gleichsam bei dem Romzuge Spalier bildeten. In der erdichteten Geschichte versteht es sich von selbst, dass man den deutschen Reisenden nicht von seinen Gegnern angreifen lässt, weil der König ja sonst nicht nach Rom hingelangen würde. Während die Kaiserkrönung Ludwigs schlechthin erdichtet ist, sie hat auch nicht etwa in einem anderen Orte als Rom stattgefunden, da es damals ein römisches Universalkaisertum ebenso wenig gab wie ein römisches Universalpapsttum, wird uns eins der bedeutsamsten Ereignisse des 14. Jahrhunderts zwar auch mit einer entstellenden Fälschungsschicht bedeckt überliefert, aber hier vermögen wir verhältnismäßig leicht den echten Kern freizulegen. Es handelt sich bei diesem in der Entwicklungsgeschichte der christlichen Regionalkirchen so wichtigen Ereignisse um den ersten Versuch der Schaffung eines deutsch-italienischen Sonderpapsttums. Was schon ein Jahrzehnt vorher Matteo Visconti gewünscht hatte, fand jetzt durch Ludwig den Bayer Verwirklichung. Die Deutschen und Italiener stellten erstmalig für ihre Regionalkirche einen unabhängigen Eigenpapst auf. Wie und wo soll sich der Vorgang der Wahl des italienisch-deutschen Papstes nach Angaben der Quellen zugetragen haben? Die Geschichte meldet: Auf einer Volksversammlung in Rom wurde unter dem Vorsitz des angeblich kürzlich gekrönten römischen Kaisers von einem deutschen Abt eine Proklamation Ludwigs vorgelesen. Diese Erklärung richtete sich gegen den französischen Priester, der sich lügnerischerweise Papst Johann der 22. nennt. Er ist der apokalyptische Reiter, der ausging, den Frieden von der Erde zu nehmen. Derselbe zeigt sich ferner als Zerstörer der evangelischen Wahrheit und Ordnung dadurch, dass er die christliche Lehre von der Herrschaft und Regierung der zeitlichen Dinge durch das Kaisertum zu übertreten gebietet und selbst Kaisertum und Priestertum in sich vereinigen will, gegen Christi ausdrückliches Gebot. Seite 185 bis 186. Die Proklamation nimmt noch in weiteren Wendungen gegen die Weltlichkeit des angeblichen Universalpapstes von Avignon Stellung und erklärt Johann ipso facto durch Christus selbst als Oberhirt der Kirche abgesetzt. Dann erfolgte, immer laut Angabe der gefälschten Quellen, in einer zweiten Versammlung auf dem Petersplatze zu Rom durch bejahenden Zuruf des römischen Volkes die Erhebung des angeblichen Minoriten Petrus von Corbara zum neuen rechtmäßigen Universalpapst. Der neue Papst habe sich, so hören wir weiter, den Namen Nikolaus der V. beigelegt. Die Person des Gewählten ist charakteristisch genug. Ein einfacher Bettelmönch tritt an die Spitze der Kirche, deren Idealen ja auch dem Defensor Pacis, eine arme, aller weltlichen Herrschaft, allen Besitzes entblößte Kirche ist. Seite 194. Nun melden aber die Quellen Einzelheiten über die Regierung des neuen Papstes, die mit dem Ideal der armen Kirche wenig in Einklang zu bringen sind. Der Mönchpapst habe sich sehr bald mit allem äußerlichen Pomp einer eigenen Hierarchie umgeben. Er habe sich ein Kardinalkollegium geschaffen, dessen anspruchsvolle Mitarbeiter genauso weltlich und glänzend zu leben wünschten wie ihre Kollegen in Avignon. von Einfachheit und christlicher Armut wäre demnach auch am Hofe Papst Nikolaus keine Rede gewesen.